Ding. Club Ding mit Florian. Einen schönen Montagabend, hier ist das Clubding, die Sounds of the Underground für euch in the Mix. Marlon Wenck und Philipp Blau machen das, was ihnen am meisten Spaß macht, nämlich gemeinsam Musik. Daraus entstanden ist das DJ- und Producer-Duo With You und wir haben sie eine Stunde lang bei uns an den Plattentellern. Los geht's jetzt, ihr hört es schon im Hintergrund, Bastian und Solstice. Bastian kommt eigentlich aus Indien, lebt inzwischen in Köln und macht schöne, sweete Mucke. Direkt danach habe ich Basti Grob mit Sophia Nsau für euch und Man Eye in der Club-Version. Und wenn ihr diese Stimme hört, dann kennt ihr sie. Wir hatten sie letzte Woche groß bei uns in der Show, Zerb. Durch die ist diese Stimme absolut der Big Hit geworden. Zum Beispiel durch den Track Morky. Und seither ist Sophia als Feature-Artist mit diversen DJs am Start. Absolut zu Recht und gleich für euch im Club-Ding.

I'm looking for a man in finance. Trust fund. 6'5", blue eyes. Finance. Trust fund. 6'5", blue eyes. Finance. Trust fund. 6'5", blue eyes. Finance. Trust fund. 6'5", I'm looking for a man in finance. Es ist Montagabend, ihr hört das Clubding, ihr hört die Sounds of the Underground in the Mix und ihr hört Girl on Couch, vielleicht bei euch auf der Couch, mit Man in Finance, das ist der Ex-Bill and Ted Remix. Slay Sample, G6, aber Make It TikTok. Der wurde jetzt noch von verschiedenen DJ-Icons geremixed, zum Beispiel David Guetta, aber ich fand diese Edit wirklich am besten. DJ Kid und The Siege DJ habe ich jetzt für euch mit Promises im Sanana Extended Remix. Sanana, was ist das? Ein London-based Duo, Sun and Anna. Deshalb Sanana. Und diesen Track von DJ Kid und The Siege geremixed. Und den haben wir jetzt für euch. Und direkt danach Noel Holler und Pico mit Jecke Jecke. Hat durch den Einstiegstune und Rhythmus auch so eine leichte Serb. Ihr merkt, wir sind gerade irgendwie so voll auf der Serb-Wolke. Irgendwie so ein bisschen, ist es ein bisschen serbig, könnte man sagen. Aber man kann ja auch nicht immer das Rad neu erfinden. Hauptsache, es klingt auf jeden Fall gut. Es ist direkt dran am Zeitgeist und wird euch definitiv Spaß machen. Gleich für euch im Clubding. Now don't be breaking promises tonight.

Ihr hört Talal Hakim Stories. Das ist so ein Zufallsfund gewesen. Ist auf einer 3-Track-EP drauf, gemeinsam mit zwei anderen Tracks von anderen Künstlern. Stories ist die mittlere Single. Und ja, zeichnet eher so ein paar Soundlandschaften, in denen man sich so auf dem Floor verlieren kann, ab. Aber beim ersten Durchhören war das irgendwie sympathisch. Könnte was werden, ne? Alright, italienisches Duo hat am Freitag eine gemeinsame 2-Track-EP released. Die heißt auch genauso. Dieser Track lässt einen, wie das Label selbst sagt, so ein bisschen in Alice Rabbit Hole reinfallen. Erklären die so, weil einfach so viele verschiedene Elemente mit reingekommen sind und sich layern. Dann hätte ich für euch was ganz Solides danach. Elder Brock und Shallow Water. Natürlich der Clubmix, natürlich der Extended Mix. Mit dem gewinnt gefühlvollen Banger gibt unser Grammy-Gewinner einen kleinen Ausblick auf seine nächste LP. Kann man in seichten Gewässern ertrinken? Diese symbolische Frage stellt Elder Brock in seiner neuen Single Shallow Water. Und die gibt's gleich als nächstes für euch im Clubding.

Ding, Club Ding. Ihr habt Columbo und Fran Bottolossi gehört mit Follow-up. Das ist der ID-ID-Remix. DJs und Producer kennen sich seit Ewigkeiten und haben schon oft gemeinsam Musik gemacht. Und auch jetzt wieder, sie mixen so ein bisschen ihre Styles durcheinander. Und typische Geflogenheit, ne? Und haben dann aber trotzdem so trackmäßig irgendwo die Führung. Also man merkt immer, so einer ist da gerade im Moment der Kopf von diesem Track. Und davon hat dann ID aus Brasilien, DJ und Producer, eine Edit gemacht und tada, fertig ist das Ding. Habt ihr gerade im Clubding gehört. Jetzt hätte ich noch für euch Far High und Mona Chrome mit Limonade. Das ist der Sascha Carassi Remix. Ist schon im Mai rausgekommen. Zorniger Beat und wir sind so per Zufall drauf gestoßen. Nicht, weil wir zornig gewesen wären. Um Gottes Willen. Und dann noch Dom Dollar gleich für euch im Club. One-stop shop for a mushroom chop with iced tea lemonade, that's a groove. Clubding DJ Mix. Girls, don't need nobody. Geht es so einfach? Ja, es geht so einfach. Hier ist das Clubding, die Sounds of the Underground in the Mix. Was ich damit meine, kann man einfach hingehen und ein Refrain reinpacken, wo man sagt, Girls don't need nobody. Und dann spielt man das auf dem Festival und die Festivalbesucher singen massenhaft mit, finden das alle total geil, verbreiten es viral und dann wird es zu einer der am meisten erwarteten Dance-Singles des Jahres 2024. Dom Dolla und Girls soll so gewesen sein. Der australische DJ und Produzent hat sich zurückgemeldet mit seiner brandneuen Single. Hier ist das Clubding, die Sounds of the Underground in the Mix. Wir sind in der Mixstunde mit Marlon Wenk und Philipp Blau und die machen das, was ihnen am meisten Spaß macht, nämlich auflegen und Musik produzieren. Daraus entstanden ist das DJ und Producer-Duo With You. Die beiden blicken bereits auf 12 Jahre Freundschaft und inzwischen auch 4 Jahre Erfahrung in der House- und Elektroszene. Und heute sind sie mit einem exklusiven Mix im Unser Ding Clubding in the Mix. Viel Spaß dabei!

We'll be right back. dance, I'm done, we're still on top. You got to get